nochmal um. Solange es geht. Sie sind nicht alleine, es werden immer mehr. Sie kommen in Scharen, rennen dir hinterher. Ihre Zähne sind spitz, die Augen sind starr. Spiel nicht den Helden, sei doch kein Narr. Und sie jagen und suchen, schließe dich ein. Mach zu Hause und sei leise und hör auf zu schreien. Denn wenn sie dich kriegen, ist alles zu spät. Schau dich nochmal um. Solange es geht. Mit zum Keller, sie umzingen dein Haus. Und dich packt die Angst, hier kommst du nicht raus. Du bist ganz alleine, dir hilft keiner mehr. Und jetzt nur noch Stille, dein Atem wird schwer.